Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Beim Anblick eines Koalas, da geht einem schon das Herz auf. Jeder kennt das flauschige australische Beuteltier. Weniger bekannt ist, dass der niedliche Koala ein ganz schöner Grantler und Eigenbrötler sein kann, der es in seiner Heimat gerade ziemlich schwer hat. Die meisten Menschen können sich wohl kaum vorstellen, dass ein Tier, das so süß und kuschelig wie ein Teddybär aussieht, solche Laute ausstößt. Aber dies ist nun mal der Ruf des männlichen Koalas. Es ist schon erstaunlich, welche Töne Koalas von sich geben. Ganz tief aus der Kehle heraus kommt das. Wenn es ruhig ist, vernimmt man diesen Laut noch in einem Kilometer Entfernung. Wir Pfleger, wir sehen die natürlich den ganzen Tag und oftmals ist hier richtig Action in der Bude. So, da ruft jetzt gerade unser Mann, der Irwin. Erst klingt es so, als hätte man einen Löwen hinter sich. Und dann entwickelt sich das Ganze zu einem Quieken wie von einem Schwein. Dieser höchst eigenwillige Ton spielt bei der Kommunikation von Koalas eine große Rolle. Als Warnruf zum Beispiel ist er ein ernstzunehmendes Signal, das besagt, aus dem Weg, aber schnell, mein Revier. Jeanette Scheiblich, Tierpflegerin im Koala-Haus des Duisburger Zoos. Es ist Gott sei Dank noch nie vorgekommen, dass sich bei uns im Zoo hier zwei Männer begegnen. Das würde nicht gut ausgehen. Und wenn man mal überlegt, der Irwin, unser schwerster Mann, der hat um die 10 Kilo. Und 10 Kilo, wenn die auf einen losgehen, ganz wild, der hat 5 Waffen, der hat die Zähne und die Hände, die 2 und die 2 Füße mit den Krallen, die wirklich alle rasiermesserscharf sind, da hat man nicht groß eine Chance. Und die Zähne sind so stark, die können locker durch einen Schweißer Schutzhandschuh ein Stück von der Fingerkuppe abbeißen. Ein Teil dieser Waffen kommt den männlichen Beutelsäugern zu Pass, wenn sie im Alter von 2 Jahren geschlechtsreif werden. Eines schönen Tages zwischen August und Februar werden die betroffenen Tiere dann nämlich erstmals von einem veritablen Hormonstoß aus dem Schlummer gerissen. Die wendigen Kletterer lösen sich aus der Umarmung ihrer Astgabel und hangeln sich an ihrem Eukalyptus-Wohnbaum zum Boden hinunter, um sich auf Brautschau zu begeben. Die Männer haben eine Brustdrüse, damit markieren die wirklich ihr Revier, und zwar die Baumstämme. Die reiben dann mit der Brust an dem Baumstamm entlang. Und dieses Sekret, also die haben eine richtig schmierig gelbe, braune Brust, das sieht man richtig. Dieses Sekret stinkt ziemlich. Stinkt so ein bisschen nach Moschus und alten Tennissocken. Also wirklich Tennissocken, die wochenlang getragen wurden. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Der Geruch, den die paarungswilligen Weibchen absondern, ist ein bisschen distinguierter, sagt Jeanette Scheiblich, aber nicht weniger intensiv. Also wenn ein Mädchen bei uns in Hitze ist, die verpaart werden möchte, die Männer riechen das, die pushen sich gegenseitig, dann ruft der Mann, dann rennen die hier wirklich bei uns auf dem Boden rum, dann machen wir vereinzelt dann auch die Türen auf, wenn wir nur einen Koala hier draußen rumflitzen haben, dann kann der hier auf dem Pflegergang hin und her rennen und sich die Beine ein bisschen vertreten und sein Revier markieren. Und dann findet halt eine sehr ruppige Paarung statt, also mit viel Kratzen, viel Beißen, viel Geschreie. Es kann auch schon mal ein bisschen blutiger ausgehen. Die Koalas sehen zwar immer so niedlich und so süß aus, aber die können anders. Das kann Dr. Valentina Meller bestätigen. Trotzdem sind dieser eigenwillige Koala-Sound und eben dieses Szenario genau das, was die Zoologin der University of Sydney auch in Zukunft hören und sehen will, wenn sie im australischen Buschland herumstreift. Aus sicherer Entfernung, versteht sich. Valentina Meller hat sich der Spezies mit Haut und Haar verschrieben. Zurzeit leitet sie eine Studie, die sich auf Erkrankungen und auf das Verhalten von Koalas konzentriert. Mittlerweile sind die Tiere hier in Australien vom Aussterben bedroht. Wir müssen mehr über ihre Verhaltensweisen erfahren, um herauszubekommen, ob und wie wir ihnen helfen können. Dem Koala-Forscher Professor Daryl Jones von der Griffith University in Queensland geht das ähnlich. Auch ihm liegen die wegen ihres Aussehens fälschlicherweise als Bären bezeichneten kleinen Beuteltiere sehr am Herzen. Gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern versucht er herauszufinden, was zu tun ist, um das Überleben von Phascolarctos cinereus zu sichern. Kurz bevor die Weißen nach Australien kamen, sollen etwa 10 Millionen dieser possierlichen Säuger auf dem australischen Kontinent verstreut gewesen sein. Heute, 230 Jahre später, leben nur noch zwischen 50 und 100.000 Koalas in ihrem Heimatland. Um genauere Zahlen herauszufinden, haben wir mittlerweile verschiedene Techniken an der Hand. Ganz neu ist, dass wir mit Wärmekameras versehene Drohnen einsetzen. Die Drohnen sind in der Lage, Koalas von anderen Tieren zu unterscheiden, von Possums etwa oder von den sogenannten Gliders, den Kurzkopfgleitbeutlern. Und die Wärmekameras sind darauf programmiert, die Koalas zu identifizieren. Sie senden uns dann die GPS-Koordinaten. So bekommen wir präzise Angaben zum Standort und zur Anzahl der Koalas, die dort leben. Doch nicht nur Drohnen sind inzwischen im Einsatz, um die bis zu 14 Kilogramm schweren Beutelsäuger mit dem dichten bräunlich-grauen Fell aufzuspüren, sondern auch ausgerechnet Vertreter der Spezies, die Koalas manchmal gefährlich werden können. Etwa dann, wenn die Baumbewohner ihr Eukalyptusdomizil verlassen, um zu trinken oder auf Partnersuche zu gehen und sich plötzlich einem Hund gegenübersehen. Die Hunde fressen Koalas nicht. Sie sind eher irritiert über diese merkwürdigen Tiere, die da in ihr Revier eingedrungen sind. Und dann greifen sie die Koalas an, wie sie das auch mit anderen Hunden machen würden, die ihnen plötzlich über den Weg laufen. Aber Koalas verstehen dieses Muster nicht. Sie haben keine Verteidigungsstrategie und bringen im Falle eines Angriffs weder ihre Klauen noch ihre Zähne zum Einsatz. Es ist sehr traurig, denn am Ende tragen sie oft sehr schwere Verletzungen davon. Das ist ein großes Problem. Die besonders ausgebildeten Koala-Spürhunde dagegen tun den Koalas nichts zuleide. Diese Spürhunde erkennen die Koalas an ihrem Geruch. Sie gehen dann zu dem Baum, den das Tier bewohnt, und setzen sich ganz ruhig in der Nähe des Koalas hin. Mehr nicht. Dazu sind sie erzogen worden. Und wir haben festgestellt, dass die Spürhunde alle Koalas der Umgebung in einem Zehntel der Zeit finden, die darauf spezialisierte menschliche Mitarbeiter benötigen. Auf den Menschen dürften die Koalas, könnte man sie befragen, ohnehin nicht gut zu sprechen sein. Nicht zuletzt, weil bis dato bereits 80% der ehemals vorhandenen Eukalyptuswälder in ihrer australischen Heimat gefällt wurden, um den Holzbedarf zu decken und um Raum für expandierende Städte zu schaffen. Zu ihrem Unglück haben Koalas genau die Regionen zu ihrer Heimat erklärt, die auch der Mensch favorisiert. In der städtebaulichen Entwicklung ist aber kein Platz für die Koalas. Und so kommt eine Spezies, die mittlerweile Kultstatus bei uns genießt, in die Bredouille. Koalas tun sich schwer damit, ihren Standort zu wechseln. Für die Eukalyptus-Fans ist ihr Stammbaum, Wohn- und Schlafstätte, Esszimmer und Speisekammer in einem. Wenn dieser Lebensbaum zum Beispiel gefällt wird, verlieren die Tiere nicht nur ihre Wohnung, sondern auch ihre Nahrung und ihr Revier. Alles, was ihnen vertraut und was für sie überlebenswichtig ist. Für die Beutelsäuger, die ausgewachsen bis zu 85 cm groß und in freier Natur bis zu 18 Jahre alt werden können, ist eine Umsiedlung Stress pur. Koalas hängen nun einmal an ihrem angestammten Revier. Wenn nötig, machen sie das auch ihren Artgenossen gegenüber laut und deutlich klar. Im Sinne von, komm gar nicht erst näher, sonst setzt es was. Außerdem sind Koalas Einzelgänger. Um die 90% ihres Lebens verbringen sie allein. Selbst während der Paarungszeit kommen sie schnell zur Sache und halten sich nicht lange mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin auf. Not very much at all. Nur die Kleinen und ihre Mütter verbringen etwa ein Jahr miteinander, bevor die Jungtiere sich in einem anderen Revier einen eigenen Stammbaum suchen. Bis dahin haben die Heranwachsenden einen Zeitraum großer Nähe zur Mutter erfahren. Winzig, blind und mit einem Gewicht von nicht einmal einem Gramm sind sie zur Welt gekommen und haben sich mit Hilfe ihres ausgeprägten Tastsinns vom Geburtskanal in den Beutel ihrer Mutter aufgemacht. Hier warten zwei Milchzitzen auf die Babys. Sobald sie daran saugen, schwellen die Zitzen an, bis sie den Mund der Kleinen gänzlich ausfüllen. Zugleich betätigt die Mutter den Schließmuskel an der Öffnung ihres Beutels, sodass ihr Junges nicht herausfallen kann. Die Kleinen, die fast immer Einzelkinder sind, bleiben die ersten 6 Monate ihres Lebens im Beutel, wo sie heranwachsen und sich von der Milch ihrer Mutter ernähren. Diese versorgt den Nachwuchs aber nicht nur mit Milch, sondern zusätzlich auch mit speziellen Mikroorganismen, eine Substanz, mithilfe derer sie ihr Kind aufs wahre Leben vorbereitet, ein Dasein ohne Muttermilch, an deren Stelle später der Verzehr von eigentlich giftigen Eukalyptusblättern tritt. Und zwar brauchen die nämlich, um den Eukalyptus zu verdauen, spezielle Bakterien im Magen-Darm-Trakt. Und die kriegen die Jungtiere, indem die einen bestimmten Kot von der Mama fressen. Und zwar einen ganz breiigen Kot, wir nennen das Pupfeeding. Die Jungtiere sind dann noch im Beutel, stecken aber dann instinktiv, wenn die Mutter diesen Kot ausscheidet, das Köpfchen raus und fressen wirklich direkt vom Po aus, von der Kloake aus, den Kot. Hört sich für uns Menschen halt eben eklig an, aber das ist so. So wird das Jungtier halt geimpft mit den speziellen Bakterien, die sie brauchen, um den Eukalyptus zu verdauen und aufzuspalten. Derart gerüstet werden die Kleinen bald immer kräftiger und mutiger. Erst stecken sie nur den Kopf aus dem Beutel hervor, dann beginnen sie damit, auf dem Rücken der Mutter das Terrain zu erkunden. Und nach einer Reihe von Solotouren ist es dann nach etwa einem Jahr soweit. Die Koala-Kinder sind flügge und ziehen allein in die große, weite Welt hinaus. Sobald die Jungtiere einen noch unbesetzten großen Eukalyptusbaum gefunden haben, richten sie sich häuslich ein. Allein und gern für die Zukunft. Denn Koalas bleiben, wenn irgend möglich, auf ihrem Stammbaum. Dort ernähren sich die tierischen Veganer von den Erträgen ihres Stammbaums. Bis zu 400 Gramm Blattwerk frisst ein erwachsener Koala jeden Tag. Auf die im Eukalyptus enthaltenen Giftstoffe sind die Baumschläfer nicht nur durch die Bakterienimpfung ihrer Mütter vorbereitet. Instinktiv treffen sie unter dem, was der Busch ihnen zu bieten hat, die richtige Auswahl. Sie bevorzugen von vornherein die älteren Blätter, die weniger Toxine enthalten. Außerdem sind ihre Backenzähne so geformt und angeordnet, dass sie die harte Blätternahrung maximal vorbearbeiten können. Mithilfe dieser Zähne können Koalas die Eukalyptusblätter kleinschneiden und ihnen die Flüssigkeit entziehen. Der als Caecum bezeichnete Blinddarm der Koalas ist zudem mit bis zu 2,5 Metern ganz besonders lang. Wenn der Nahrungsbrei hier eintrifft, sorgen an dieser Stelle Bakterien für die Gärung des Ganzen. Die Beuteltiere nehmen also viele Ballaststoffe und einen hohen Anteil harter Fasern zu sich. Schwere Kost, die am Ende nur einen geringen Nährwert bringt. Das wiederum machen Koalas mit einem langsamen Stoffwechsel wett, der dafür sorgt, dass der Energiebedarf reduziert wird und dass das Futter besonders lange im Verdauungsapparat gespeichert wird. Koalas, sagt Daryl Jones, werde oft nachgesagt, sie seien faul oder freundlicher ausgedrückt abgeklärt. Das könne man aber nicht so stehen lassen. Koalas fallen nicht sonderlich auf, weil sie meist nur so dasitzen. Aber sie sind eigentlich ja fortwährend damit beschäftigt, den schwer verdaulichen Eukalyptus aufzuspalten. Koalas sind überhaupt nicht faul. Schließlich leisten sie wirklich schwere Arbeit. Und sie sind genügsam und stören eigentlich auch niemanden. Umso schlimmer, dass sie es jetzt zu schwer haben. Und das, obwohl Australier ihre Koalas wirklich lieben. Das war allerdings nicht immer so. Die Little Australians, die kleinen Australier, wie Koalas mittlerweile liebevoll von ihren Landesmitbewohnern genannt werden, wurden über lange Zeit hinweg gejagt, gesperrt und dann verzehrt. Man zog ihnen das Fell über die Ohren und verkaufte es auf dem Weltmarkt. Oder man behielt den weichen Pelz für sich, um daraus einen Umhang zu schneidern, der vor Wind und Wetter schützte. Schon die Ureinwohner waren von Anbeginn von den silbergrauen kleinen Beutlern sehr angetan. Allerdings nicht ihrer Originalität wegen. Auch nicht wegen ihrer prägnanten, wie von Plüsch überzogenen großen Ohren und der markanten dunklen Nasen. Die Aborigines machten vor allem deshalb Jagd auf die Koalas, weil ihr Fleisch als schmackhaft galt und weil ihr weiches, wasserabweisendes Fell ihnen im Winter Wärme spendete und sie während der Regenzeit weitgehend trocken hielt. Nur Stämme, die Koalas als Totem, als sakrales Sinnbild betrachteten, bejagten die Tiere nicht. Denn auch das waren und sind die kleinen Beutelsäuger für einen Teil der Aborigines. Wesen, die mit der sogenannten Traumzeit verknüpft sind, einem Zeitraum aus der fernen Vergangenheit. Damals traten nach Überzeugung der australischen Ureinwohner die Ahnenwesen in die Welt, um Wasserlöcher, Höhlen, Berge, Pflanzen und Tiere zu erschaffen. Einige dieser Tiere wurden zu Traumzeithelden, wie der Koala, der in einer der Mythen in Menschengestalt ein Kanu befehligt, dessen Insassen vor einem großen Wal flüchten. Die anderen Ruderer fürchten das Schlimmste, doch der Koalamann versteht es, sie zu beruhigen, indem er auf seine starken Arme verweist. Am Ende gelingt es den Bootsinsassen wirklich, dem Wal zu entrinnen. Alle sind erschöpft, außer dem Koalamann, der vor Freude so lange auf dem Kanu tanzt, bis auf dessen Unterseite ein Loch entsteht. Nicht weit vom Ufer drückt der große Kanute das Boot unter Wasser. Die Lagune, die an dieser Stelle davon zurückbleibt, bekommt den Aborigine-Namen Illawarra-See, schöner Platz am Meer, oder auch Berg aus weißem Lehm. Die europäischen Einwanderer wiederum waren an der spirituellen Bedeutung des Koalas nicht interessiert. Auch das Fleisch dieses Beutelsäugers war nicht nach ihrem Geschmack. Dafür aber schauten sich die Weißen von den Aborigines ab, wie Koalas erlegt und enthäutet werden. Kurz darauf gingen unzählige der Beuteltiere auf ihre allerletzte Reise overseas, wo die Koala-Pelze auf dem Weltmarkt reißenden Absatz fanden. Bis dieser Kurs endlich revidiert wurde, hatte das Leben der Koalas einige Haken geschlagen. Eine Zeit lang ließ die Regierung die Tiere jagen, um dann als Reaktion auf Proteste ein Jagdverbot zu erlassen, das aber nicht lange darauf wieder gekappt wurde. Vor 80 Jahren schließlich wurde die Spezies in Australien zur geschützten Art erklärt. Heute will die Regierung die Little Australians, we'd all hate to lose, die kleinen Australier, die wir alle nicht missen möchten, mit Hilfe eines millionenschweren Programms nachhaltig beschützen und vor weiterem Schaden bewahren. Deshalb werden inzwischen gezielt neue Eukalyptusbäume für Koalas angepflanzt. Aber vordringlich ist natürlich, die Bäume, die es bereits gibt, zu erhalten. Denn jeder Eukalyptusbaum, der jetzt gepflanzt wird, braucht um die 20 Jahre, bis ein Koala ihn bewohnen und sich von seinen Blättern ernähren kann. So lange können wir nicht warten. Wir müssen den vorhandenen Lebensraum der Tiere hier und jetzt bestmöglich schützen. Um den Rückgang der Koala-Population zu stoppen, werden nun allein im Bundesstaat New South Wales mehrere tausend Hektar Land als Koala-Schutzgebiet ausgewiesen. Die Planung zur Sicherung von Straßen, in deren Nähe Koalas leben, läuft auf Hochtouren. Parallel dazu wird eine Telefon-Hotline für Menschen, die sich um in Not geratene Koalas sorgen, eingerichtet und ein neues Koala-Hospital zur Versorgung verletzter und erkrankter Tiere gebaut. Koalas werden vor allem von drei Krankheiten geplagt. Von Augenerkrankungen und von Problemen, die den Genitaltrakt betreffen und so unter anderem die Gebärfähigkeit beeinträchtigen. Weil Koalas seit einigen Jahren im Mittelpunkt des Interesses stehen, sind Medikamente entwickelt worden, um diese Erkrankungen behandeln zu können. Erst im vergangenen Jahr ist ein Impfstoff auf den Markt gekommen. Seit kurzem impfen wir die Tiere in Gebieten, in denen diese Krankheiten vorkommen. Das ist ein entscheidender Durchbruch. Was Valentina Meller im neu aufgelegten Schutzprogramm für Koalas noch vermisst, betrifft einen Aspekt, der erst in den letzten Jahren eingehender erforscht worden ist. Es wurde ja lange behauptet, Koalas trinken nichts. Doch das stimmt nicht. Wir haben das in Gebieten mit größeren Koala-Populationen sehr genau beobachtet. Immer wenn es sehr heiß war und es länger nicht geregnet hatte, haben die Koalas das Wasser, das wir für sie aufgestellt hatten, getrunken. Verwundert hat uns das nicht. Denn wie sollen die Tiere die von ihnen benötigte Flüssigkeit aus den Blättern völlig ausgetrockneter Bäume beziehen? Meine nächste Frage wäre, können wir zum Überleben der Koalas beitragen, indem wir ihnen Wasser zur Verfügung stellen? Eine Lösung, um das Überleben der Koalas zu sichern, gibt es nicht. Wir haben es mit diversen Problemstellungen zu tun. Und die müssen wir angehen, eine nach der anderen. Um dem Nachdruck zu verleihen, haben Valentina Meller und ihre Kollegen eine Crowdfunding-Kampagne zum Wohl der Koalas auf den Weg gebracht, während Daryl Jones und seine wissenschaftlichen Mitarbeiter sich zunehmend international vernetzen, um den Koala auf die Weltbühne zu bringen und Jeanette Scheiblich nicht ohne Stolz auf die Zuchtergebnisse im Zoo Duisburg hinweist. Dann kommt dieses winzig kleine Baby zur Welt, dieses Haribo-Gummibärchen-große Embryo. Und der klettert dann ganz selbstständig in den Beutel hinein und dockt an einen von den beiden Zitzen an und verweilt dann wirklich da für ein halbes Jahr circa im Beutel. Das sind dann immer die Momente, wo wir uns dann richtig freuen und denken, oh, jetzt bald ist es soweit. Der Koala mag unsere nationale Ikone sein, aber er ist definitiv auch eine Spezies, die auf die internationale Bühne gehört. Umso mehr sind wir Menschen aus aller Welt dafür dankbar, dass sie uns dabei helfen, diese besondere Gattung zu erhalten. Sie sind richtig niedlich und so liebenswert. Außerdem sind Koalas oft auch lustig anzuschauen. Wenn sie immer ein bisschen schläfrig an ihren Blättern kauen, die ihnen am Ende so wenig Energie liefern, bewundernswert. Sie sind ganz einfach erstaunliche Kreaturen. Margarete Blümel hat den flauschigen Koala-Bären in Australien besucht. Das war ein weiterer Radiowissen-Podcast aus der Welt der Tiere. Regie führte Sabine Kienhöfer. In der Technik war Miriam Böhm. Es sprachen Ruth Geiersberger, Johannes Hitzelberger und Rahel Comtesse. Redaktion Bernhard Kastner.